Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. 1949 wurde der erst 17-jährige Werner Gladow mit seiner Bande festgenommen. Diebstähle, Raubüberfälle und Morde gingen auf ihr Konto. 1950 wurden die Urteile gefällt. 3-mal Todesstrafe durch das Fallbeil, lebenslängliche und mehrjährige Haftstrafen. Werner Gladow und 2 seiner Genossen wurden im Dezember 1950 in Frankfurt-Oder hingerichtet. Der Stoff um die jugendliche Gangsterbande beschäftigte seit Jahren namhafte Autoren, wie zum Beispiel Thomas Brasch, Klaus Schlesinger und auch Heiner Müller. Klaus Bulert erzählt nun die Moritat um Werner Gladow quasi mit der akustischen Kamera. Gladow im Hinrichtungsraum. Völpel, der näher kommt. Gladow, der sich auf dem Rücken unter das Fallbeil schiebt. Die einen sterben im Stehen, die anderen ebenso, sagt Völpel, der Gladow anschnallt. War eine Arbeit wie jeder andere früher. Gladow, der fragt, wie das mit dem Kopf war hier auf dem Brett früher. Muss da durch, der Kopf. Gladow im Hinrichtungsraum. Völpel, der das Halsbrett herunterlässt, Gladows Kopf über dem Kübelrand hinter dem Halsbrett. Wen hast denn da so auf dem Ding hier? Sag mal, Völpel. Gladow, der nach oben sieht, auf das Fallbeil, dann auf Völpel. Den Kopf hinhalten. Hörspiel von Klaus Bud. Lade blutigen Bombe. Hochverehrtes Publikum, werft uns nicht die Bude um, wenn wir Albernes berichten, denn die albernsten Geschichten macht der liebe Gott persönlich. Ich verbleibe ganz gewöhnlich, wenn ich auf den Tod von Bomme, meinen Freund, zu sprechen komme. Hochverehrtes Publikum, möge Ihnen nie geschehen, was Sie hier in Bildern sehen. Berlin. Achtung, Achtung! Die Trümmerfrauen in Unterröcken, die beim Essen einem Lautsprecherwagen nachsehen. Achtung, Achtung! Kinder, die Luftbrücke spielen. Eine Durchsage für die Berliner Bevölkerung. Ein Ball, der gegen die Mauer fliegt. Parole an der Mauer. Die Führer kommen und gehen, das deutsche Volk bleibt. Die Führer kommen und gehen, das deutsche Volk bleibt. Gladows Schritte auf der Straße. Achtung, Achtung! Die sowjetische Besatzungsmacht hat die Verbindungswege zwischen den Westzonen Deutschlands und den Berliner Westsektoren unterbrochen. Das war die Antwort auf die Einführung einer unrechtmäßigen Währung. Die westlichen Besatzungsmächte versuchen, die Verbindung durch eine Luftbrücke aufrechtzuerhalten. Wir bitten, Ruhe zu bewahren. Es besteht keine Kriegsgefahr. Achtung, Achtung! Eine Durchsage für die Berliner Bevölkerung. Achtung, Achtung! Gladows Schritte in der Kassenhalle eines Kinos. Einmal Sperrsitz. Hatte noch nie Fang, junger Mann. Mitte. Mitte? Ist aus. Gut besucht heute. Gladow, der die Tür zum Kino öffnet. Diszipliniert unterwirft sich die Westberliner Bevölkerung den Maßnahmen ihrer Stadtkommandanten. Stromsperren und die Beschränkung der öffentlichen Verkehrsmittel auf die Zeit zwischen 6 und 18 Uhr sind an der Tagesordnung. Menschenschlangen vor Geschäften. Lebensmittelkarten werden verteilt. Hinsetzen! Gladow, der sich setzt. Die Möglichkeit, den Ostsektor der Stadt einzukaufen, ist der Bevölkerung verwehrt, nachdem die russische Besatzungsmacht Lebensmittelkarten eingeführt hat. Die Vorlage des Personalausweises bei jedem Einkauf ist Pflicht. Die Zuschauer. Wochenschaubilder von der Entladung der Flugzeuge. Vorbild der Berliner Bevölkerung ist das aufopfernde Verhalten der amerikanischen Piloten, von denen in den letzten 6 Wochen der Luftbrücke 4 ihr Leben lassen mussten. Hier die Maschine des Leutnants Charles H. King und Burt W. Studer, die in die Hanjiri-Straße in Friedenau stürzte. Gladow, der wieder aufsteht, durch das leere Foyer geht. Flugzeuggeräusch von der Straße. Die Kassiererin, die in der Kassenkabine strickt. Glado, der aus dem Foyer auf die Straße tritt. Passanten, die nach oben sehen. Glado, der nach oben sieht. Ohrenbetäubendes Flugzeuggeräusch. Glado, der sich umdreht, gedankenlos durch das Foyer auf die Kassenkabine zugeht, deren Tür öffnet. Die aufschreiende, die zappelnde Kassiererin. Der Lärm der Flugzeuge, der den Schrei übertönt. Glado, der die Schublade öffnet, das Geld herausnimmt, in die Innenseite seines Mantels steckt. Der Ton der Wochenschau. Der Ton der Wochenschau. Die schreiende, die zappelnde Kassiererin, die einen Telefonhörer in der Hand hält. Glado, der langsam durch das leere Foyer zum Ausgang geht. Ohrenbetäubendes Flugzeuggeräusch. Glado, der das Kino verlässt, die Straße heruntergeht. Die Kassiererin, die ihm schreiend nachläuft. Passanten, die nichts verstehen. Glado, der nach oben sieht, sich auf den Heimweg macht. Ohrenbetäubendes Flugzeuggeräusch. Glados Wohnung. Richard Schütze, sprich mit mir. Deine Frau wartet auf Nachricht. Die ist nicht mal fremd gegangen. Auch nicht, als der Krieg zu Ende war und du nicht zurückgekommen bist. Luzi Glado, die am Tisch sitzt. Hörst du mir da, wo du bist? Zwei andere Frauen, die mit ihr am Tisch sitzen. Die Frauen, die sich an den Händen halten. Die flackernden Kerzen im abgedunkelten Wohnzimmer und die schluchzende Stimme, die Frau Glado sagt. Ich hab solche Angst, Frau Glado. Luzi Glado, die sich tiefer ins Kerzenlicht beugt, pst, sagt pst. Und mit flüsternder Stimme weiterspricht. Ich bitte um Konzentration. Absolute Stille. Richard Schütze, das ist Luzi Glado, die Kontakt aufnehmen will zu dir. Und deine Frau, die sitzt neben mir. Wir warten auf ein Zeichen. Wenn du hier bist, gib uns ein Zeichen. Vielleicht will er ja nicht mehr mit dir sprechen. Mutter, pst, sei doch mal ruhig. Richard Schütze, ich rufe dir da im Land auf der anderen Seite. Mutter, sind wir da? Glado, der ins Wohnzimmer tritt, die aufspringenden, aufschreienden Frauen. Glado, der zum Balkonfenster geht, die Decke herunterzieht. Das Licht im Wohnzimmer. Ich hab nur gefrühstückt heute. Das ist mein Sohn. Tag. Glado, der in die Manteltasche greift, das Geld herausholt und seiner Mutter gibt. Das ist der Einzige, der in diesen Zeiten für uns sorgt. Werner, das ist Frau Schütze mit ihrer Tochter aus Friedrichshagen. Guten Tag, Herr Glado. Nur sag Tag zu Herrn Glado. 18 ist er geworden im Mai. Tag. Tag. Sehr angenehm. Mach was zu essen, Mutter. Völpels Wohnung. Aufmachen, Frau Völpel. Machen Sie auf, sonst renne ich die Tür ein. Glado, der an Völpels Wohnungstür klopft. Ich hab doch gesagt, dass mein Mann nicht da ist, Herr Glado. Die Völpel an der Wand. Schnauze, legen Sie sich wieder hin, Frau Völpel. Schlafen Sie weiter, ich warte. Schnauze, legen Sie sich wieder hin, Frau Völpel. Glados Schritte im Flur von Völpels Wohnung. Die Völpel, die sich wieder ins Bett legt, mit offenen Augen zur Decke starrt. Glado, der den Kopf auf die Sessellehne legt und nach oben sieht. Die S-Bahn vor dem Haus. Darf ich mir anziehen, Herr Glado? Glado, am Küchenfenster von Völpels Wohnung. Wie lange hat er das eigentlich gemacht? Na, kommen Sie rein, Frau Völpel, ja? Wie lange hat er das eigentlich gemacht? Warten, darf ich mir jetzt anziehen, Herr Glado? Eigentlich möchte ich mir anziehen. Kommen Sie rein, Frau Völpel, ja? Kommen Sie rein, Frau Völpel, ja. Da kommen Sie schon rein. Da kommen Sie schon rein. Ich möchte mir anziehen. Wie lange hat er das gemacht? Was gemacht? Die Völpel, die im Zimmer steht. Glado, der wieder im Sessel sitzt. Ach, mit dem Kamm spielt. Weiß ich nicht genau. Ich zieh mal jetzt an, ja? Kommen Sie doch rein. Wie lange also, ja? Herr Glado, ja, eigentlich möchte ich mir jetzt wirklich anziehen. Darf ich? Und wen? Wen hat er da so, Frau Völpel? Wen hat er da so, Frau Völpel? Ach, das weiß nicht. Die 2 Jahre nach dem Krieg waren's, hat er gesagt. Naja, und denn? Aber wen hat dann da so? Ach, das meinen Sie. Ich zieh mich jetzt an. Na los, sagen Sie doch schon, wen, hä? Das waren Kriegsverbrecher, waren das. Generäle. Im Osten drüben oder hier beim Ami? Hier im Westen, mit dem Fallbeil und beide Russen mit dem Hackebeil. Mit dem Hackebeil, das gibt's ja nicht. Muss er ja, das liegt ja immer noch hier im Koffer. Wie, im Koffer? Die S-Bahn vor dem Haus. Die Völpel, die im Zimmer steht. Glado, der im Sessel sitzt. Wie im Koffer. Wo ist denn der? Ein bisschen kicken, also auf dem Hängeboden vielleicht. Was, der ist immer noch hier? Zeigen Sie mal her. Jetzt, ich soll Ihnen jetzt seinen Koffer... Ja, sicher. Die Völpel, die im Zimmer steht, die sich umdreht. Ja, sicher. In den Flur geht, einen Stuhl unter den Hängeboden schiebt. Glado im Sessel. Die Beine der Völpel, die auf dem Stuhl steht, die den Koffer vom Hängeboden zieht. Und was hat er gekriegt für jeden? Und? 1000 Mark, das war ja noch eine Währung damals. Die Völpel, die mit dem Koffer im Zimmer steht, die den Koffer vor Glado abstellt. Glado, der im Sessel sitzt, den Koffer öffnet. Das Beil und die Maske im Koffer. Glados Hand, der die Maske herausnimmt. Und dit hier? Und dit hier? Naja, der durfte doch nie erkannt werden später. Was sollte er denn machen? Aus dem Zuchthaus kam er. Kriegsende, keine Arbeit und zu Hause war jetzt polnisch. Das ist ja gut. Setzen Sie die Maske mal auf. Nee, dit nicht. Herr Glado, dit bitte nicht. Na los, ist doch bloß Pappe. Bloß mal sehen. Die Völpel, die ihre Brille absetzt, die Maske aufsetzt. Lass mal sehen. Und wer hat ihm die gemacht, Glado, der im Sessel sitzt, der sie ansieht? Wer hat sie ihm gemacht, Frau Völpel? Na, Ecke. Glado, der den Kopf auf die Sessellehne legt und nach oben sieht. Nacht. Glado, der im Sessel schläft. Die Völpel, die den Koffer aus dem Zimmer trägt. Nicht für Unjut, Herr Glado. Nicht für Unjut. Ein Wasserkessel, der pfeift. Glado, der im Sessel sitzt, der eine Tasse Kaffee schlürft. Die Völpel, die ihn aus der Küche ansieht. Die S-Bahn vor dem Haus. Die Straße. Völpels Auto, das die Straße herunterkommt. Völpel, der aussteigt, die Treppe zur Wohnung hochgeht. Ein Glas. Ein Glas, Gerti, aber ein großes. Die Völpel, die aufsteht und aus dem Zimmer geht. Ein Glas. Glado, der Völpel schweigend gegenüber sitzt. Völpel mit der Flasche in der Hand, der Glado ansieht. Ich verliere jetzt die Aussage zur Person des Werner Glado, geboren 1931, Berlin. Bis 1940 verlief mein Leben in gleichmäßigen Bahnen. Dann von meinem 9. Lebensjahr an wurde es anders. Der Vater wurde eingezogen und ich kam von einem KLV-Lager ins andere. Anfang 1945 kam ich nach Berlin zurück. Wir hatten nichts zu essen und ich fuhr Kartoffeln holen. Die Völpel, die mit 2 Wassergläsern zurückkommt. Als ich zurückkam, war die Wohnung ausgebrannt. Ich ging in mein HJ-Heim, man drückte mir ein Gewehr in die Hand und ich sollte schießen. Sie auf den Küchentisch stellt. Dann wurde ich verwundet. Völpel ansieht. Größere sind nicht da. Aussage der Martha Völpel. Mein Mann lernte ich 1938 auf dem Alex kennen, als er Lose fürs Winterhilfswerk verkaufte. Dass er selber eine Niete war, habe ich erst nach der Heirat gemerkt. Ein Glas habe ich gesagt, Gerti. Der trinkt nicht. Er ist ein geistiger Mensch. Völpel, der die Tasche auf den Küchentisch stellt und Glado ansieht. Jens Weller. War der Jugendliche zur Zeit der Tat sittlich und geistig so entwickelt, dass er einem über 18 Jahre alten Täter gleichgestellt werden kann? So wendet der Richter das allgemeine Strafrecht an. Wenn das gesunde Volksempfinden es wegen der besonders verwerflichen Gesinnung des Täters und wegen der Schwere der Tat fordert. Das ist die Tasche, wo ich aufmachen werde. Ist alles drin. Einzahlungstermine, Gebäudeplan, Fluchtwege, Schlüssel für den Kassenraum. Setz dich hin. Setz dich hin, Gerti! Und? Was sagst du jetzt? Irgendwann schenke ich dir den Müggelsee-Völpel, echt? Prost! Und ein Haus mit Stahljalousien. Stahljalousien, scheiße. Dasselbe gilt, wenn der Jugendliche zur Zeit der Tat nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung zu einem Erwachsenen nicht gleichgestellt werden kann, aber die Gesamtwürdigung seiner Persönlichkeit und seiner Tat ergibt, dass er ein charakterlich abartiger Schwerverbrecher ist und der Schutz des Volkes diese Behandlung fordert. Stolzschöne Seelen, scheiße, das Geld brauche ich. Wenn wir die Berliner Elektrizität... Setz dich hinter die! Also, wenn wir die BEWA knacken, und da ist eine halbe Million drin, von wem wollen wir uns das BEWA-Geld? Hä? Denk mal nach, Werner. Ich verlese jetzt die Aussage des Schlossers Olaf Wellwitz, genannt Nase, 25 Jahre alt. Nachdem ich erkannt hatte, dass ich durch das Arbeitsamt keine Arbeit kriegen konnte, andererseits aber für meine Mutter zu sorgen hatte, kam ich zu dem Entschluss, an den strafbaren Handlungen des Glado teilzunehmen. Zuerst nur als Person am Rande, später dann auch als ein Mittäter. Es liegt in der Art des Glado, Menschen in seinen Bann zu ziehen. Als ich ihn kennenlernte, war er mir ein lieber und sympathischer Mensch, zu dem ich unbedingt das Vertrauen hatte. Und wem wir uns das BEWA-Geld holen? Na, wir beklauen die BEWAG, Völpel. Falsch. Wir holen sie uns vom arbeitenden Menschen. Verstehst du? Er verstand es ausgezeichnet, strafbare Handlungen gleich welcher Art als leichte und nicht gefährliche Angelegenheit hinzustellen. Da er außerdem den Beweis antrat, dass Dinge, die mir schwierig erschienen, durch ihn erfolgreich und ohne Schwierigkeiten gemacht wurden, gewann ich Vertrauen zu ihm. Ein besonderes Lehrbeispiel hier war der Raubüberfall auf den Juwelier Reich in der Köpenicker Straße, den ich aus einiger Entfernung mit angesehen hatte, bei dem Glado in einem Zeitraum von 5 Minuten ungefähr 10.000 Mark verdient hatte. Verarbeitende Mensch! Das ist der Hauptfeind. Als ich mich damals versteckt habe, als ich nicht an die Front wollte, wer hat mich da verpfiffen? Verarbeitende Mensch! Die Völpel, die aufspringt... Stimmt's, Kelly? Kelly! Die zur Tür geht, ihrem Mann nicht so laut zuruft. Nicht so laut. Wollen Sie nicht doch ihn trinken, Herr Glado? Gerti, du sollst dich setzen. Habe ich schon doch gesagt, dass der nicht trinkt. Der hat ein Maschinchen im Kopf. Das ölt sich von allein. Das ist nicht kriminell. Wo denkst du, ich bin kriminell? Mit ein paar Vollstreckungen. Nee, verarbeitende Mensch. Der ist kriminell. Der kleine arbeitende Mensch. Wenn der Staat es erlauben würde, hätte jeder von denen seine Guillotine in der Küche. Für das Weib, wenn es fremd geht, für ein Hauswart aus dem dritten Stock, zack, zack, zack. Das sind die Verbrecher, verstehst du? Die wollen mir ein Gewehr in die Hand drücken. Dann liegt er vor dir und heult, der arbeitende Mensch. Und dann gab's was mit dem Beil. Jawohl. Glado, der aufsteht, mit der Tasche zur Tür geht. Das interessiert doch den Herrn Glado ja nicht. Leg da jetzt hin. Völpel, der auf dem Tisch liegt und schläft. Ich verschwinde jetzt mal und nehme hier mit als Bettlektüre. Seine Frau, die Glado ansieht, mit den beiden Wassergläsern in der Hand. Ich verschwinde jetzt mal und das nehme ich mit. Sagen Sie ihm, wir machen es morgen Abend und pünktlich soll er sein. Frau Völpel? April 1949, Glado, der auf dem Fahrrad zum Juweliergeschäft Wockenfuß am Friedrichshain fährt. Sein schwarzer Filzhut, die enge gestreifte Hose. Glado, der nach oben sieht. Ohrenbetäubendes Flugzeuggeräusch. Nach etwa einer Viertelstunde stellte Glado sein Fahrrad an der Bordsteinkante ab, nicht weit vom Juweliergeschäft. Da lief er auf das an das Juweliergeschäft angrenzende Grundstück zu und hob aus den Trümmern einen Stein auf. Nase und Dieter in der Straßenbahn unterwegs zum Treffpunkt nach Friedrichshain. 12.30 Uhr, Glado mit einem Ziegelstein vom Trümmergrundstück nebenan. Mit dem Stein in der Hand lief er direkt auf das Geschäft zu und warf den Stein in die Schaufensterscheibe von Wockenfuß. Durch die entstandene Öffnung griff er sofort in die Schaufensterauslagen und steckte danach etwas zu sich. Dann rannte er sofort auf sein Fahrrad zu und wollte wegfahren. Nase und Dieter vor der Litfaßsäule an der Bartholomäuskirche, den Juwelierladen und die Straße beobachtend. Glado, der den Ziegelstein ins Schaufenster des Juweliers wirft. Glado, der Uhren und Schmuck aufsammelt. Der Ton der Alarmanlage. Glado, der aufs Fahrrad springt. Die beiden Männer, die aus dem Juweliergeschäft stürzen. Glado, der die Pistole zieht. Überfall! Polizei! Bitte Polizei! Polizei! Der Ton der Alarmanlage. Überfall! Überfall, Polizei, rufen Sie die Polizei. Glado, der schießt. Nase und Dieter vor der Litfaßsäule, die sehen, wie einer der Männer zusammenbricht, während der andere Glado auf dem Fahrrad erreicht. Trotz der Umklammerung gelang es Glado, auf den Mann zu schießen. Ob nun durch einen Schlag oder infolge einer Schussverletzung hervorgerufen, löste der Mann die Umklammerung und rutschte langsam am Körper von Glado herunter. Lass mich los, Mensch. Glado, der dem Mann mehrmals die Pistole auf den Kopf schlägt. Diskret, du Schwein! Lass los oder ich schlag dich tot. Der Mann, der an Glado hängt. Du kommst hier nicht mehr weg. Glado, der schießt. Den Mann am Oberkörper und am Arm trifft. Glado, der wieder auf dem Fahrrad sitzt. Der Mann, der blutend auf der Straße liegt. Als Glado sich von seinem Verfolger gelöst hatte, fuhr ein PKW hinter ihm her. Er drehte sich auf dem Fahrrad um und schoss auf den Kraftwagen. Der Kraftwagen blieb gleich stehen, anscheinend hatte er den Motor getroffen. Nase und Dieter, die Glado nachlaufen. Passanten, die dem flüchtenden Glado nachlaufen und mit Steinen bewerfen. Polizei, stehen bleiben, haltet den Dieb. Glados Fahrrad mit gerissener Kette vor der Georgenkirche. Werner! Mensch, warte doch! Glado, der mit gezogener Pistole auf der Mauer des Krankenhauses Friedrichshain steht, nach oben sieht, ohrenbetäubendes Flugzeuggeräusch. Die schreienden Menschen in sicherem Abstand vor der Mauer. Glado, der mit Nase und Dieter über Ruinenfelder und Mauerreste in eine Ruine der Landsberger Straße klettert. Glado, der Nase eine Stoppuhr und Dieter eine Taschenuhr als Anteil übergibt. Russische Militärpolizei und Volkspolizei, die das Gelände ohne Erfolg absuchen. Hochverehrtes Publikum, möge Ihnen nie geschehen, was Sie hier in Bildern sehen. Zur Beweisaufnahme hatte man die blutige Krawatte, keine Spur mehr von der Beute, auf dem Flur sogar die Leute horchen, was nach draußen dringt, denn der Angeklagte bringt das Gericht zum Männchenmachen und das Publikum zum Lachen. Hochverehrtes Publikum, seht die Herren vom Gericht, schätzt man offensichtlich nicht. Möge Ihnen nie geschehen, was Sie hier in Bildern sehen. Bei der Aussage gegen Glado mache ich nur mit Widerstreben, da ich fest davon überzeugt bin, dass wenn dieser wieder einmal auf freiem Fuße sein sollte, all die erschießen wird, die ihn angezeigt oder belastet haben. 21. April 1949, Bahnhof Zoo. Nach dem Wedding. Rogasch und Rizinski, die ein Taxi besteigen, nach Wedding fahren. Glado, der mit gezogenem Revolver zusammen mit Gäbler auf das Taxi wartet. Raus hier! Der Fahrer, der mit erhobenen Händen aussteigt, zur Hauswand geht. Raus hier, komm, komm, komm. Ohrenbetäubendes Flugzeuggeräusch. Gäbler, der sich ans Steuer setzt. Glado, der einsteigt. Der Fahrer und Glado, die nach oben sehen. Das gestohlene Taxi, das mit Glado, Gäbler, Rogasch und Rizinski in Richtung Sektorenkontrollstelle fährt. Glado selbst hat ausgesagt, dass er zu seinen schweren Verbrechen durch das Lesen von Kriminalromanen angeregt worden sei. Und dass er habe besser werden wollen als die in ihnen dargestellten Verbrecherfiguren. Er habe insbesondere besser als Al Capone werden wollen. Hände hoch, Waffen weg! Die Gruppe der Polizisten im Scheinwerferlicht der Grenze. Glado, den Revolver im Anschlag. Los, Waffen weg, langsam hier rüber. Das Klirren der Pistolen auf dem Pflaster. Glado, der die Pistole in den Hosenbund steckt. Und jetzt? Angetreten in Reihe und Glied, zack, zack. Rizinski, Gäbler und Rogasch die Pistolen einsammeln, die zack, zack brüllen und ausziehen. Ausziehen! Ausziehen! An seiner Stelle wird er lieber verhungern, als hier im Osten vom Russen regiert zu werden. Das hat mir vorhin dein Westkollege erklärt. Genosse Fopo. Und ihr im Westen regiert euch natürlich selbst, oder was? Sieht man ja, was dabei rauskommt. Bist ein Witzbold, wa? Los, gib die Pistole her, sonst schieß ich dir mit meiner. Ein Geschenk von deinem Kollegen auf der anderen Seite. In Bauch, Genosse. Los, Uniform aus, alle. Na los, und angetreten. Die Polizisten in Unterhosen. In Marschformation angetreten. Glado, der im Scheinwerferlicht Marsch ruft. Im Gleichschritt. Im Gleichschritt! Also, Marsch! So lange kann ich nie warten, bis ihr endlich in Sibirien seid und einen Acker umgrabt. Marsch! Die grölende Bande. Drum links, zwei, drei, drum links, zwei, drei, wo dein Platz genossen ist. Glado, der nach oben sieht, den Mond sieht, zum Auto geht, weiter ruft. Weil du auch ein Arbeiter bist. Los, weiter. Das gleiche Taxi, das von zwei Westberliner Polizisten an der Kontrollstelle gestoppt wird. Glado, der herausspringt, die Pistole zieht. Ruhig oder wir schießen euch aus wie Mäusescheiße. Ruhig! Rizinski, der die Waffen der Polizisten einsammelt. Glado, der sagt, haut ab, aber schnell. Die weglaufenden Schupos, das in Richtung Rosenthal davonfahrende Taxi. Schon müde, Jungs? Los, Gäbler, fahr zu Völpel, den hab ich soweit. Der zeigt mir heute Nacht seine frühere Wirkungsstätte mit dem Fallbeil. Da Mach doch mal das Licht an, Völpel! Raum mit Fallbeil. Ah, bei den Russen war also mit einem Handbeil und hier bei den Amis hast du also damit gemacht. Glado im Hinrichtungsraum. Glado, der sich auf dem Rücken unter das Fallbeil schiebt. Komm, Völpel, schnall mich fest. Völpel, der näher kommt. Die einen sterben im Stehen, die anderen eben so. Die einen sterben im Stehen, die anderen eben so. Sagt Völpel, der Glado anschnallt. War eine Arbeit wie jeder andere früher. Glado, der fragt, wie das mit dem Kopf war hier auf dem Brett früher. Muss da durch, der Kopf. Völpel, der das Halsbrett herunterlässt. Glados Kopf über dem Kübelrand hinter dem Halsbrett. Wen hast denn da so auf dem Ding hier? Sag mal, Völpel. Glado, der nach oben sieht, auf das Fallbeil, dann auf Völpel. Glado, ich sag dir, wir können alles haben. Der eine Krieg ist vorbei und jetzt zittern sie vorm Nächsten. Völpel, der durch den Hinrichtungsraum geht, der eine Krieg ist vorbei und jetzt zittern sie vorm Nächsten, sagt. Der Staat ist beschäftigt, Glado, verstehst du, anderweitig beschäftigt. Glado, der nach oben sieht, Nick der Killer denkt. Nick der Killer hat soeben in jeder Hand einen Colt das Bankgebäude verlassen. Der schwarze Jim und der rote Eddie tragen die Kassette mit dem erbeuteten Geld. Der schwarze Jim und der rote Eddie tragen die Kassette mit dem erbeuteten Geld. Glado! Völpel, der sich umdreht, Glado sagt. Glado, du hast die Leute, ich habe die Information. Glado, der auf dem Tisch unterm Fallbeil liegt, Nick sagt. Nick der Killer. Vor der Tür reißt der schnelle Sam den Schlag der gepanzerten Limousine auf. Und davon geht's in rasender Fahrt. Die Schüsse der folgenden Polizisten prallen an den Panzerplatten des Wagens ab, der den Verfolgern an Schnelligkeit weit überlegen ist. Du hast die Leute, ich hab die Informationen, Glado, wiederholt Völpel. Glado. Keiner weiß was, außer uns beiden. Am Ziel einer unterirdischen Villa mit Stahljalousien hält der Wagen. Na, Chef? Na, Chef, begrüßen die zu Hause gebliebenen den Boss. Na, Chef, sagt Glado, der nicht Boss sagen will. Na, Chef? Der nach oben sieht, zu Völpel, der sich umdreht. Glado! Fragt. Ist was, Glado? Mach's Licht aus, Völpel. Bombe ist noch nicht bereit für Abendmahl und Ewigkeit, kommt der Pastor und erzählt, wie sich ein Verdammter quält, wie der große Tränen weint und sich wälzet. Bombe meint, das ist alles interessant und mir irgendwie bekannt. Hochverehrtes Publikum, denn was weiß ein frommer Christ, wie dem Mann zumute ist. Nick der Killer hat soeben seinem perfekten Plan folgend den Todesstreifen zwischen Hauptgebäude und Zentraltresor überwunden. Das ist ein Überfall! Los, ihr nehmt die Treppe zum Kassenraum, Nase und Dieter, ihr sichert den Ausgang hier vorne. Es krasche! Fahr das Auto zum Haupteingang! Hast du gehört? Was soll ich mit den Wachleuten machen? Pinzer am Stuhl fest! Pinzer am Stuhl fest. Glado, der nach oben sieht, Nick der Killer denkt. Nick der Killer hat soeben seinem perfekten Plan folgend den Todesstreifen zwischen Hauptgebäude und Zentraltresor überwunden. Ohne ein Geräusch gelangt er mit der Bombe an den Wachen vorbei. Dann, kurz vor der gewaltigen Tür zum Tresorraum, gibt er dem roten Eddie das vereinbarte Zeichen und befestigt die beiden Drähte am Zündmechanismus. Das ist ein Überfall! Darüber. Wer Schwierigkeiten macht, wird abgeschossen, das ist ja klar. Hände hoch. Alle darüber. Hände hoch. Los, rüber. Flossen hoch. Die anderen bringen wir in den Schaltraum dahin. Doktorchen, ja, was ist? Die sind schon oben in der Kasse. Ja, bin gleich oben. Na und? Na und, wie viel ist es? Die zählen noch, aber mindestens 450 Riesen. Chef, war Zahltag heute. Nicht schlecht, Herr Specht. Beeilt euch, Jungs. Los, bring die anderen noch rüber in den Schaltraum. Glado, der zum Schaltraum geht. Nick der Killer denkt. Nick der Killer weiß, dass nicht mehr viel Zeit bleibt, bis der rote Eddie den Zündmechanismus auslöst und die Bombe ein tiefes Loch in die Stahltür des Zentraltresors sprengen wird. Geschmeidig wie eine schwarze Katze klettert er an den Dachträgern wieder nach oben. Genau dort, wo er vorhin das Seil befestigt hatte. Als er sich das Seil in den Händen abstößt, erreicht ihn die Druckwelle der Explosion und schleudert ihn mit ungeheurer Gewalt zurück über den Todesstreifen. Aber Nick, der Killer, ist vorbereitet und fängt die Wucht der Landung mit einer geschickten Körperdrehung ab. Chef, alles in Ordnung? Hört er kurze Zeit später den schwarzen Jim ganz in seiner Nähe fragen. Da vorne, da ist die Hauptzentrale, Dr. Jim. Na, Felpe, wie ist es? Willst du dem arbeitenden Menschen mal das Licht abdrehen heute Nacht? Lass uns abhauen! Sklado, deine Ruhe möchte ich haben. Chef, alles in Ordnung? Alles bestens. Sag den anderen, es kann losgehen. Alles bestens. So, alle anderen drin im Schaltraum? Alle Türen verpackt. Na, dann zu mit der Tür. Und du zuschließen. Kommt, raus jetzt, bevor die Bullen Wind kriegen. Da lang. Die Autos stehen vorne am Haupteingang. Auf dem Hof wird Holz gehauen. Bommel hilft das Pfeilbeil bauen. Und er lässt sich dabei Zeit. Schließlich ist es doch so weit, dass es hoch und heilig ragt. Bombe sieht es an und sagt, das ist schärfer als Faschismus und probiert den Mechanismus. Hochverehrtes Publikum, wenn die schwere Klinge fällt, spürt er, dass sie Recht behält. Ruhe, Ruhe, Mensch, verdammt nochmal, seid doch mal ruhig. Im Hof vor Glados Haus. Sag mal, Mann, hört doch überhaupt nicht, jetzt seid doch mal ruhig. Glado, der auf dem Hof steht, nach oben sieht. Hörst du nicht, Lisa? Lisa und ihre Freundin. Wir Zeugen hören. Ich höre nicht. Na eben, wie lange hörst du denn schon nicht, hä? Wie lange? Na sag doch mal, alles still oder was? Glado. Sag schon. Der wieder nach oben sieht, den leeren Himmel sieht. Ich höre nicht. Immer noch nicht. Was soll ich denn hören? Und früher? Was früher? Hast du früher was gehört, Elisa? Na da! Glado, der auf dem Hof steht, mit dem Finger nach oben zeigt. Da oben! In den leeren Himmel. Die Flugzeuge zum Beispiel. Mensch, sei doch mal ruhig! Ja. Hey, alles still. Wo sind die bloß? Mutter! Glado, der auf dem Hof steht. Ja! Nach oben sieht. Mutter, hier fragt jemand, wo die Flugzeuge sind. Auf das Radio im Küchenfenster hört. Mach doch mal das Radio an. Am heutigen Tag aufgehoben. Wir wiederholen. Entsprechend einer Vereinbarung der vier Besatzungsmächte, den Vereinigten Staaten von Amerika, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, Frankreichs und Großbritanniens, wurde beschlossen, die Blockade Westberlins mit dem heutigen Tag zu beenden. Alle bestehenden Verkehrs- und Handelsbeschränkungen werden ab sofort aufgehoben. Und nun, liebe Zuhörer an den Lautsprechern, setzen wir unser Konzert für den Opernfreund ausgewählt fort. Völpel sagt, sag mal, hast du das Geld dabei, Werner? Hast du das Geld dabei, Werner? Und Glado, der zurückfragt, welches Geld? Welches Geld? Na, das von der BWAG. Mein Anteil. Das hat der Jebler, der tauscht den Dollar morgen. Den kannst du haben. Ich brauch's jetzt. Mein Flugzeug geht 16.35 Uhr heute. Was denn für ein Flugzeug, mein Spinste? Ich bleib nicht mehr hier. Hast du gehört im Radio vorhin, die große Ordnung ist ausgebrochen jetzt. Die da oben haben sich geeinigt. Die geben uns zum Abschluss frei. Ganz schnell, das wirst du sehen. Mein Auto habe ich schon verkauft. Ich brauche ein Auto, Völpel. Heute brauch ich ein Auto. Die Jungs warten. Ich brauch keinen, der die Hosen voll hat. Und du hast die Hosen voll. Glado, der nach oben zum Küchenfenster sieht, der nach oben ruft, wird spät heute Abend, Mutter. Mutter! Brauchst mit dem Essen nicht zu warten, Mutter. Sei bloß vorsichtig, Werner. Hä? Und Glado, der gut sagt. Gut, Völpel, dann besorgen wir uns jetzt ein Auto. Der Völpel auf die Straße schiebt, das parkende Auto sieht, den schlafenden Chauffeur hinter der Frontscheibe. Glado, der über die Straße auf das Auto zugeht. Seine Hand, die den Revolver aus dem Gürtel zieht. Völpel. Komm schon, Völpel. Völpel, der zurückbleibt. Glados andere Hand, die eine Autotür öffnet. Die geöffneten Augen des Chauffeurs auf dem Fahrersitz. Glado, der aussteigen sagt, den Revolver an die Schläfe des Fahrers drückt. Aussteigen, steigen Sie aus, Mann. Raus jetzt, los. Der Chauffeur, der Nein sagt, der sich nicht bewegt. Ich warte, sagt. Du wartest? Auf wen wartest denn? Glado, der aussteigt, neben dem Auto auf und ab geht, Völpel ansieht, ruft, der wartet auf seinen Chef, so ist das Volkshirn. Glado, der wieder einsteigt, der Chauffeur, der nach vorn sieht, Glado, der auf den Kopf des Chauffeurs zielt, Völpel, der den Schuss hört. Durch die Frontscheibe das Gesicht des Chauffeurs an Glados Schulter erkennt. Auf deinen Chef kannst du besser draußen warten. Glado, der die Fahrertür öffnet, der Chauffeur, der aufs Pflaster kippt, den Blick nach oben gerichtet. Steig ein, Völpel! Hier ist noch ein Platz frei. Völpel, der über die Leiche steigt, am Steuer sitzt und losfährt. Warte, warte, noch ein Weilchen, dann kommt Völpel auch zu dir. Lisas Verhör. Ich weiß überhaupt nicht, was sie von mir wollen und warum sie mich hierher bringen. Nur weil der Glado bei mir im Haus wohnt, ist das alles? Dann sag ich nämlich ja nichts mehr. Und wenn sie was wissen wollen, dann fragen sie doch den Völpel. Völpel ist schuld. Der sitzt nur rum und kassiert. Der Völpel ist an allem schuld. Und der kann ihnen auch sagen, wo Glado ist. Der wisst das immer. Wieso weiß der das? Wieso wissen der das eigentlich immer, Herr Kommissar? Der Chauffeur in der Charlottenstraße, das war nicht Werner Glado. Ich war ja dabei, Herr Kommissar. Ich meine, ich hab's gesehen vom Hof aus. Wie der Chauffeur rausgekippt ist aus dem Auto und dann davor lag. Und dann ist der Völpel weggefahren, wenn sie wissen wollen, wer das war. Woher ich den Völpel kenne? Kenn ich eben. Ist er sozusagen Kollege von Ihnen, der feine Herr Völpel. Sein Auto, das hat er verkloppt. Er hat's verkloppt, weil's ganz ruhig war da oben. Im Himmel. Ruhe, Mensch! Na, seid doch mal ruhig! Ruhe, Mensch. Man hört da ja nichts sonst. Hörst du nichts? Da oben war es ganz ruhig. Gespenstisch sozusagen. Damit sie es mir glauben. Ich weiß, dass Völpel früher ein Henker war. Der war ein Henker. Na, sei doch mal still, ja? Sei doch mal still. Ja, wo sind die bloß? Die Flugzeuge. Und denn? Denn hat er den Chauffeur auf mir wissen. Hier vorne in der Charlottenstraße. Das Auto wollte er, weil er seins verkloppt hat. Und jetzt braucht er ein Auto. Abhauen will der, ja. Die große Ordnung ist ausgebrochen hier. Der Völpel hat die Hosen voll, Herr Kommissar. Die da oben haben sich geeinigt. Die geben uns zum Abschuss frei. Hab ich doch alles selbst gehört. Und wenn Sie ihn haben, glauben Sie ihm kein Wort. Die Autonummer ist IB2635. Der Glado. Der Werner Glado, das ist doch noch ein Kind. Der hat gespielt. Nur gespielt hat der. Es ist 17, Herr Kommissar. Was wollen Sie dem denn tun? Das ist doch nur Jugendschutz. Da können Sie doch ja nichts tun. Der ist ja noch minderjährig. Der wollte bloß mal Nick der Killer sein. 17 ist der, dem können Sie nichts. Nick der Killer. In einer gepanzerten Limousine und hinter Stahljalousien. Erst war Krieg und dann hat er im Kino gesessen. Und dann wollte er Nick der Killer sein. Ich hätte dem Völpel was ins Essen getan, bevor der alles verraten konnte. Er war ein schlechter Mensch. Ich hab mir immer gesagt, an denen seine Hände klebt Blut, wenn sie wissen, was ich meine. Unglück. Sozusagen. Ich hätte dem Völpel was ins Essen getan. Glados Wohnung. Ey, Wanda, pass auf! Schläge an Glados Wohnungstür. Aufmachen, Polizei! Öffnen Sie sofort die Wohnungstür! Mensch, die soll ja mal abholen, Werner! Rauskommen! Rauskommen, Glado. Das Haus ist umstellt. Der Ton der Polizeisirene auf der Straße. Runter, Glado! Glado, der die Augen öffnet, nach oben zur Decke sieht, auf die Stimmen draußen hört. Los, schieße! Die Polizisten, die durch den Flur gehen. Komm raus, Glado. Komm raus! Glado, der aufspringt, die Mauser und die Parabellum 08 aus der Schublade zieht, durchlädt, auf die Tür schießt. Aufwachen! Polizei! Los, richte sie auf! Die Glado, die schreit. Die sieht, wie ihr Sohn dem Kommissar durch die Brust schießt. Verdienen! Verdammt, schieß doch! Der hat mich getroffen. Der Kommissar, der auf den Rücken fällt, der von den anderen Polizisten in den Flur gezogen wird. Glado, der in Hemd und Unterhose vom Bett steht, der in jeder Hand eine Pistole hält, in den Flur schießt. Mann, schieß doch, Werner! Schieß doch zurück! Mann, die schießen doch hoch! Glado, der sich auf den Boden wirft, der auf dem Boden zum Kachelofen kriecht, seine Mutter, die Werner, ruft. Ihr verdammten Blutspur am Boden bemerkt. Werner? Werner? Ihr verdammten Mörder! Schießt die Schweine kaputt! Der Kommissar, der auf dem Rücken liegt, dann in das kleine Zimmer neben der Küche kriecht. Glados kleine Schwester, die kreischend aus dem Zimmer in den Flur läuft. Diese Hunde! Die schießen mir mein Kind tot! Renate! Die Glado, die sich über das Kind wirft. Komm her, mein Renate! Aufhören! Ihr Idioten! Schießen einstellen! Werner Glado, der in den Flur geht. Wo seid ihr Hunde? Ruft. Ihr Hunde! Beide Magazine leer schießt. Die Polizisten, die in Deckung gehen, die aus dem kleinen Zimmer zurückschießen. Glado, der an Kopf und Hals getroffen wird, sich umdreht, die Hand auf den Nacken legt, das warm ausströmende Blut spürt. Du blutest, ja? Werner? Das ist ja überall Blut. Mörder. Glado, der die Pistole nachlädt, der zum Balkon geht, auf die Straße schießt, der Ton der Polizeisirene. Die Polizisten, die das Haus umstellen, die in den Hausflur stürmen. Glado, der vom Spiegel steht, seine Pistole an die Schläfe drückt, nach oben sieht, ohrenbetäubendes Flugzeuggeräusch hört. Luzi Glado, die Werner ruft. Werner, sowas darf man nicht. Nick, der Killer, hat sich hinter der Tür geschickt auf den Boden gleiten lassen und wartet kühl auf seine zweite Chance. Sein Instinkt sagt ihm, dass es eine zweite Chance geben wird. Und diese zweite Chance muss entschlossen von ihm genutzt werden. Obwohl er viel Blut verloren hat, sind seine Nerven gespannt bis zum Zerreißen. Langsam zieht er sich auf dem Rücken liegend bis zur Terrassentür, öffnet den Mantel und zieht zwei Handgranaten aus der Innentasche. Hol ihn mir, Werner! Heb dir. Werner, man schießt sich nicht tot. Werner! Glado, der mit weichen Knien vorm Spiegel steht, der ohrenbetäubendes Flugzeuggeräusch hört, der nach oben sieht ins Schwarze, die Pistole, die aus seiner rechten Hand fällt, Glado, der Ja-Mutter sagt und Nick der Killer, dann vorm Spiegel zusammenbricht. Werner! Ihr verdammten Mörder! Der Angeklagte Werner Glado wird wegen schweren Raubes in 9 Fällen, wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung, darunter einmal mit tödlichem Ausgang, des versuchten Totschlags im Falle seiner Verhaftung, einmal wegen Mordes an dem Chauffeur Alte, zum Tode und zum dauernden Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte verurteilt. Unten im Garten hört Nick, der Killer, immer noch ihre Stimmen. Sie suchen weiter nach ihm und den beiden anderen. Aber er ist sicher, dass der schwarze Jim und der rote Eddie entkommen sind und am Flugzeug auf ihn warten würden. Es kam jetzt darauf an, die Maschine zu erreichen. Er muss schnell handeln, legt die Handgranaten auf seine Brust und zieht beide Sicherungsringe mit einem knackenden Geräusch ab. Liebe Eltern, schickt mir bitte ein Stück Rasierseife. Ich habe das Urteil noch nicht erhalten. Ein Verteidiger hat mir geschrieben und die Revisionsbegründung geschickt. Was macht Renatchen? Wie sieht's sonst zu Hause aus? Hier vergeht ein Tag wie der andere. Auch ein Stück Seife und Zahnpasta könnte ich gebrauchen. Bis jetzt habe ich vom Ausgang der Revision noch nichts erfahren. Man lebt hier wie auf dem Mond. Liebe Eltern, man lebt hier wie auf dem Mond. Seht doch mal zu, dass ich eine Abschrift des Urteils erhalte. Seht doch mal bitte zu, dass ich eine Abschrift des Urteils erhalte, ja? Der Doktor hat mir geschrieben, man hätte es mir schon zugestellt. Der Doktor hat mir geschrieben, man hätte es mir schon zugestellt. Spricht immer von meiner Kenntnis über den Tod Schneiders. Er spricht immer von meiner Kenntnis über den Tod Schneiders. Das muss ja genau im Urteil enthalten Dies sein. War jedoch nicht der Fall. Grüße an alle. Sendet Werner. Es muss ja genau im Urteil enthalten sein. Herzliche Grüße an alle, sendet Werner. Am 10. Dezember 1950 wurde der 19-jährige Ostberliner Schüler Werner Glado in Frankfurt an der Oder zusammen mit 2 anderen Bandenmitgliedern mit dem Fallbeil hingerichtet. Grundlage für diese Todesurteil und seine Vollstreckung war die Anwendung eines Gesetzes aus dem Dritten Reich über die volle Verantwortlichkeit jugendlicher Täter bei besonders schweren Verbrechen. Im Gegensatz dazu wurde am 24. Mai 1949 in der Bundesrepublik nach Inkrafttreten des Bonner Grundgesetzes und dessen Artikel 102 die Todesstrafe abgeschafft. Der Magistrat in West-Berlin machte bei allen Todesstrafen vom Gnadenrecht Gebrauch. Der ehemalige Scharfrichter Gustav Völpel starb nach 7-jähriger Haft am 8. Februar 1959. Wäre Mutter noch am Leben, würde es auch Tränen geben. Aber so bleibt alles sachlich. Bomme wird ganz amtlich, fachlich ausgestrichen. Aus der Liste und gelegt in eine Kiste. Nur ein Sträfling seufzt dazwischen, denn er muss das Blut erfischen. Hochverehrtes Publikum, bitte Herrschaften, verzeiht solche Unanständigkeit. Doch wer meint, das Stück war gut, legt ein Groschen in den Hut. Den Kopf hinhalten. Hörspiel von Klaus Bulert. Nach Motiven des Drehbuchs Engel aus Eisen von Thomas Brasch. Mit Matthias Walter als Werner Gladow, Doris Plenert, Luzi Gladow, seine Mutter, Thomas Thieme, Scharfrichter Völpel, Christine Schorn, Gerti Völpel, seine Frau, Astrid Meierfeld, Lisa und Hajo Schumacher, Katrin Klein, Horst Thieme, Gunther Schoß, Katharina Tomaszewski, Katja Danowski, Michael Klobe, Christian Gaul, Andreas Bisowski und als Erzähler Stefan Wilkening. Gesang der Ballade vom blutigen Bomme Max Rabe nach einem Text von Christa Reinig. Ton Lutz Pahl. Technik Sabine Winkler. Regieassistenz Markus Mohr. Regie und Musik Klaus Bulert. Produktion Deutschlandradio Berlin 2000.